face. I like to hurt myself. I like everything. Geht los. Hallo. Hallo. Hallo. Hornstrecke 31. Heute 31? Mit 31. Wir haben Raum ist 31. Ich bin 33. Ich werde 31. Ich bin 18. Ich bin heute 33 geworden. Ah. Also wir haben heute im Raum Danilo. Das ist nochmal hi. Hi. Dann Wolfi. Hallo. Dann die Ella. Ella. Hi. Hi. Und die Christine. Hi. Und den Thomas. Das verlorene Sohn. Mein Ziehsohn. Pflücke geworden und in die große Weide wild. Aber Ostern bringt sie alle zurück. Ja, Ostern in die Heimat zum Kreuzigen. Mhm. Ist in Leipzig das Gras grüner? Nein. Nee, auch nicht. Nein. Aber man kann wenigstens mit dem Finger auf Dresden zeigen, oder? Ja, aber jetzt, wo ich hier bin, finde ich es ganz nett. Also auf die Distanz ist ganz schön. Dass man die Leute nur ab und zu sehen muss und nicht jeden Tag. Nee, nicht. Leipzig ist schon ganz schön scheiße und hässlich. So, im Sinne von, das ist hässlich. Hässlich, Leipzig? Das tolle Konnewitz? Ja, das ist ein Dorf. Das ist wie ein kleines Dorf, wo man 15-jährig mit Spraydosen bewaffnet, mal die Nacht lang durch die Straßen ziehen lassen hat. Weiß nicht. Ja, Themenwechsel. Ja, wir haben gehört, DS13 mit dem schwedischen Titel. Ich muss das mal nachlesen. Wie Skata Tondör? Das ist ganz gut, hä? Mein Schwedisch. Es geht bestimmt um Skateboard fahren. Ja, würde ich jetzt vermuten. Trinken und Schnaps. Echt? Skaten bis zum Tod, oder? Skaten und trinken. Wie viele Leute sterben am Skateboardfahren in Deutschland jeden Tag? Drei. Ich habe mich heute gefragt, wie viele Leute bei diesen Selfies sterben. Bei den Selfies fallen die irgendwo runter? Ja, und das ist in Indien sterben die meisten. Das haben halt viele Leute, oder? Am Selfie-Tod. Ja. Die Frage ist, was die für Selfies machen, dass sie sterben. Ich glaube, prozentual auf die Gesamtbevölkerung gerechnet, ist es trotzdem in Indien noch sehr gering. Ich glaube nicht, dass da viele Leute sich so ein Selfie... Aber was macht man denn, um zu sterben bei einem Selfie? Es gibt auch viele, die dieses vor einem Zug, wenn der Zug quasi angefahren kommt, so ein Selfie machen, kurz, also dass er so richtig nah dran ist. Okay. Also die haben es verdient zu sterben. Ja, eigentlich schon. Ja. Provokant. Nee, ist das, warum ist das in Indien machen die das mit den Zügen oder was? Ich habe das glaube ich mal gesehen. Nee, das weiß ich nicht. Ich stelle mir das auch so vor, dass das war, sich, aber dass das so ein Hype ist, wo man halt so gefährlich so nah an einem Zug. Okay. So eine Mischung aus diesem U-Bahn-Surfen und das noch auf Facebook, das auf Facebook noch live hochladen. Was, alte Männer? Wieso? Wer, wir? Ja. Schon eine verrückte Welt, ne? Schon eine verrückte Welt. Fragst du dich das nicht, warum die das machen? Nee, ich weiß es. Du weißt es? Wieso machen die es denn? Weil ich habe einen Bericht drüber angeguckt. Na, erzähl mal. Na, das, was Danilo gerade meinte, das sind einfach Fotos in heiklen Situationen und dann gehen die halt schief. Okay. Pech gehabt. Wie bei der lustigen, versteckten oder lustigen Kamera. Von hinten der Kopf so zerplatzt und im Moment drückst du drauf. Das ist eigentlich schade, dass die Selfies nicht veröffentlicht werden. Eine gute Reihe. Ja, hast du doch. Wenn die so ein Apple Touch haben, dann kannst du den Finger immer noch, auch wenn er schon kalt ist, sagen, kannst du ja noch drücken. Senden. Share on Facebook. So, ich merke, dass ich ein bisschen aus der Routine bin. Ich auch. Aber es ist auch erstaunlich, dass wir zwei so nah beieinander haben. Wollen wir einfach Lieder von dir spielen? Einfach um die Spannung zu lösen. Die Spannung, ja. Ja, dann, ich war. Du weißt das jetzt gar nicht, welche du hast. Ich hole mal den Rechner rein. Ja, okay. Also, ich war ja auf Tour mit meiner Band. Welcher? Drücks. In Schweden und in Dänemark und in Norddeutschland. Und wir haben mit ein paar skandinavischen Bands gespielt. Zum Beispiel. X-Rash. Und ich würde jetzt gerne X-Rash spielen. Das machen wir. Machen wir. Das ist gar kein Problem. Den haben wir in Stockholm gespielt. Das war die, vielleicht no offense zu alle anderen, die Shows gemacht haben, aber geilste Show. Weil alle waren besoffen und X-Rays haben ein Überraschungsset gespielt. Und alle sind umgefallen dabei. Das war cool. Weil, war das eine alte Band oder eine populäre dort? Nee. Ich weiß nicht, ich glaube, also in dem Laden, wo wir gespielt haben, war das, glaube ich, eine bekannte und beliebte Band. Aber die sind jung und ich glaube, über Stockholm hinaus nicht unbedingt super bekannt. Vielleicht über Schweden hinaus nicht so. Ab heute dann. Aber die waren schon auf Europa-Tour. Die waren schon in Leipzig und vielleicht waren die auch schon in Dresden. Ach, X-Rays, na klar. Ja, du kennst die. Ja. Wieso? Das sind ja die aus Uppsala sind die doch. Ja, Uppsala in Stockholm irgendwie. Die haben die nicht in Dresden gespielt? Wann denn? Letztes Jahr. Nein, ich sollte mal ein Konzert für die machen, hat irgendjemand anderes gemacht. Also in Dresden, sagst du? Ja. Da habe ich auch schon nicht mal in Dresden. War wahrscheinlich ein Day off für die Band. Also, jedenfalls, ich finde die voll geil. Also, weiß nicht. Okay, dann hören wir das so an. Extra, oder? Extra. Das war ein Dogface aus Umeå. Mit denen haben wir in Göteborg gespielt, das erste Mal, und dann danach nochmal in Malmö. Und in Göteborg angekommen, lagen da vier Gestalten halb bewusst auf dem Boden. Das war ein Dogface, weil die sind dann erwacht. Stark getrunken haben am Vororttag. Mhm. Genau. Ja, ganz nett. Na, wie war denn das Wetter bei euch auf der Tour? Oh, gut, dass du fragst. Schnee. Es hat ein bisschen geschneit und ein bisschen, glaube ich, jedenfalls lag Schnee. Okay. Stockholm war es am kältesten und am trübsten. Aber Göteborg war sehr schön, da war Sonne und so und klar. Ja, schön. Wie machen die das eigentlich mit dem Saufen? Das kostet doch ein Heiligen Geld bei denen. Die brauen selber. Machen die alle selber? Bessere Sozialhilfe. Wie, selber machen? Ja, die brauen sich auch selber, Schnaps halt. Ja, ja. Ein Bier, gut, das geht vielleicht noch. Ne, die haben ja dieses wenigprozentige Bier, was hier im Supermarkt so betreibst. Und dann gibt es dann noch dieses, was du nur an diesen Spritläden bekommst. Ja, genau. Da geht es ganz schön oft um Saufen. Ne? Vorhin die Statistik von den ganzen Toten täglich. Sehr interessante Statistik könnte man nochmal erwähnen. Ja, man könnte jetzt noch rausfinden, wie viele Leute am Alkoholkonsum in Schweden sterben. Pro Tag. Also ich weiß nicht, jedenfalls in Stockholm, da war im Backstage, gab es da mehrere Paletten Dosenbier. Ich habe jetzt nicht ganz, ich weiß nicht ganz genau, ob es 3,5 oder 5%iges Bier war. Jedenfalls war es geil. an Göteborg gab es gar nichts, das war so Edge, und in Malmö gab es auch nichts, da war überhaupt nichts vorbereitet. Das war jetzt bestimmt und auch diese Beyond Pink, die Band, und diese Sängerin. Die Sängerin oder die Schlagzeugerin? Patricia. Das ist die Schlagzeugerin. Ach so, die scheint ja ein bisschen crazy zu sein. Mhm. Und die war wohl bis vor kurzem noch bei Big Brother Schweden. Echt? Ja. Mhm. Was und, im, ja, als Kandidatin. Als Kandidatin. Mhm. Und die war wohl zurück. Und naja, da haben die von Overdose, die haben die Show ein bisschen organisiert. Und gesagt, ja, sie ist ein bisschen strange. Und nach Big Brother sind noch stranger als vorher. Was? Ich weiß nicht warum, aber. Ja. Der hat wahrscheinlich so ein Problem. Aber wir haben jetzt im Atelier gespielt, so dieses Bürokomplex-Ding, von dem hast du auch erzählt. Ja, ja, genau. Das war ganz nett. Also. Ja. Kann man da hinziehen nach Schweden? Also Miami fand ich ganz nett, Göteborg auch. Ich glaube, es ist schwierig hinzuziehen. Ja, keine Arbeitsplätze. Ich glaube, keine Wohnung ist das Problem. Ach krass. Auch nicht so einfach. Also in Stockholm ist es so, dass wenn du nicht irgendwie vielleicht einen Arsch voll Kohle hast, musst du dich dort bewerben auf eine Wohnung und kannst dann, wie in der DDR, auf dem Trabant, dort auf eine Wohnung warten. Ewig. Das ist vielleicht gerade auch nicht so eine gute Idee, wenn die ganzen Flüchtlinge haben. Haben die sich auch alle beworben? Nee, stimmt, das wenn ist Nummer 1 Land mit. Also ich glaube auch, ja. Ja. Die haben die Brücke dicht gemacht, soweit ich gehört habe. Ja. Restriktiv geworden. Oder den Weg über Finnland. Ja. Über Finnland mit den Fahrrädern. Habt ihr das gelesen? Nee. Es gibt einen Grenzübergang von Russland nach Finnland. Und den darf man aber nicht zu Fuß überqueren. Und deswegen haben sich die ganzen Flüchtlinge da auf der russischen Seite, also aus Syrien durfte sie halt nach Russland fliegen, sozusagen, ohne groß Trara. Und dann sind die halt dorthin und haben sich dort ein Fahrrad gekauft und sind über die Grenze gejuchtelt mit dem Fahrrad. Haben das Fahrrad auf der anderen Seite liegen lassen und sind weiter nach Europa. Und dann zu Fuß weiter, hä? Dumm. Einfach dumm, anstatt einfach weiter zu fahren. Ich verstehe es nicht. Aber krass. Also als Süd. Oder nach Norwegen? Von Russland nach Norwegen, glaube ich. Finnland? Weiß ich gar nicht. Finnland? Gehört das zu irgendwo? Also irgendwie so ein kaltes Land, wo man so dachte, scheiße, ey, mit Fahrrad. Aber dann haben die das natürlich so aufgeklärt, dass das nicht die ganze Strecke mit dem Fahrrad gehen musste, sondern nur 20 Meter. Ach hey, jetzt... Statt den Schleicher beteiligt der Kopf sich mit dem Fahrrad sozusagen. Ja, die haben gesagt, das ist eine Route für die reicheren Syrer, die sich ein Flugticket von Syrien nach Russland leisten konnten, sozusagen. Naja. Ich habe gehört, dass Vowels jetzt am Wochenende aufnehmen. Ist da was dran? Da ist was dran. Ist das eine Platte oder eine Single? Ein Promo-Tape für die Tour mit Gentle Art of Choking. Gentle Art of Choking. Gibt's das noch? Ja. Die gibt's noch, ja. Die haben sich aufgelöst, dann haben sie sich wieder zusammengerafft. Zusammen gerauft. Ich hatte das Gefühl, dass selbst vor 10 Jahren war das Gefühl schon eine alte Band. Ist das so? Oder die gibt's seit 10 Jahren. Die spielen ja jetzt 10 Jahre. Die haben 100 Shows in 10 Jahren gespielt. Das ist auch nicht schlecht. Das ist ganz schön lahm. 90 davon, 3. Schon nicht so viel. Aber immerhin kenne ich den Namen. Von der Band. Ich habe bestimmt schon mal ein Lied gehört. Irgendwo. Wir spielen Anfang Mai mit denen eine Tour. Der Wolf redet mit dem Mikro, so wie meine Mutter am Handy. Also... in Berlin, Köln, Straßburg, Basel, irgendwas Schweizerisches, Mannheim und dann Mainz. Mainz. M&M. In Mainz. Wo ist Mainosch? Das ist cool. Ja. Also die Hälfte von Gentle Art of Choking war auch bei dem Konzert in Bremen. Das war auch sehr schön. Wir haben Ärzte gecovert, Teenagerliebe. Oh, großartig. Ich habe einen Backup-Chorus gemacht mit Hans. Und dann haben wir noch Tokotronic gecovert, habe ich gesungen. Mit Hans oder mit Hans? Welchen Song? Mit Hans. Mit Hans. Nee, Egotronic nicht. So. Nee, Tokotronic, das will ich nicht Egotronic. Ja, Tokotronic. Die ganzen Tronics. Irgendwas mit, ich kann die Welt nicht mehr verstehen. Das mit der Zeitumstellung? Ja. Das ist ja auch Zeitumstellung. Ich will alle meine Freunde sehen, passt. Ja. Das ist aber ganz geil. Also die Stimmung von Tokotronic ist auch ein bisschen deine manchmal. Hm. Alles die Stimmung oder die Stimme? Stimmung. Wir haben es leider so ein bisschen zu 1:1 gecovert. Da können wir einen richtig geilen News-Cruise-Song draus machen. Mit so Breaks. Kein Scheiß. Kein Scheiß, Mann. Musik. Musik vom Danilo, oder? Ja. Sag mal an. Ich mach mal Struggle von Leuten von Glue. Oh, geil. Neue Platte. Neue Band. Mit System Shock, glaube ich. System Shock steht hier auch. Ja. Ich glaube, aus Kanada, Kombi. Kanada. Mehr weiß ich auch nicht. Das reicht, das ist schon mehr Hintergrundinfos als ich. Was ist über Kanada, dass dort nichts Gutes herkommt? Bitte? Also nicht, was? Nicht im Ryan Adams. Aaron Sie auch. Alanis Morissette. Céline Dion. Die eine Schauspielerin von Hawaii Met Your Mother. Jim Carrey. Der wäre auch immer nur Jim Witzig Carrey ist aber nichts Gutes. Ja, das hast du selber letztens gesagt. Als Comedian findest du den auch nicht so geil. Na, als Stand-Up. Ja, na, als Stand-Up. Aber also, die Filme sind ja jetzt... Also die Maske und der Neinsager sind schöne Frechheit, dass es sowas gibt. Nee, der Neinsager? Der Ja-Sager. Der war, ja, nein. Vielleicht gibt's da, wo er ernst spielt, da finde ich es gut. Aber diese Komödien... True and True. Meinst du, magst du auch diesen ganz ernsten Film, der überhaupt nicht witzig ist, mit Kate Winslet? Ja, den finde ich gut. Der ist auch sehr gut. Mit dem, wo die vergessen, dass sie sich gedatet haben oder sowas. Wo der das vergessen möchte. Aber der blumigt nochmal ran. Oh, wir haben einen Call-In. hey Udo, du bist live auf Sendung. Hallo. Hallo, bin ich da bei Rumstrecke? Bin ich jetzt live? Du bist live, ja. Das ist so ja, du richtig live? Richtig live. Also es ist okay. Ich wollte nur sagen, das ist ganz anders als beim richtigen Radio anzurufen, weil ich es ja jetzt gerade nicht hören kann. Ja, das stimmt. Aber warte mal, man muss ja beim richtigen Radio, muss ja das Radio auch immer leise gedreht sein, wenn man anruft. Weißt du, ich stoppe. Könntest du bitte mal den Fernseher im Hintergrund leise drehen? Ich habe super oft schon beim richtigen Radio angerufen und da hast du dann immer so eine Verzögerung drin und du weißt immer nicht, auf was du jetzt antworten sollst, auf das, was gerade im Radio gesagt wurde oder das, was dir gerade jemand am Telefon gesagt hat. Oh, die Chefin kommt. Nee, ich wollte nur sagen, ein toller Job, den ihr macht. Also ich finde, Wurzstrecke ist der beste Podcast in der Podcast-Landschaft. Danke. Und wer den nie hört, der... Ja. Naja, be there or be square. Ey, du, Udo, wieso... Wie kommt es zu dem Namenswechsel? Wieso nicht mehr Felly? Ganz kurz. Na, weil man sich natürlich auch immer mal selbst neu erfinden muss. Und genau das war hier der Anlass, der Grießkram. Udo, warte mal ganz kurz, willst du den Mörder, den Kartoffelsreiter machen? Okay, der Grießkram Udo sollte ersetzt werden durch eine absolut lebensfrohe, lebensbejahende Person. Nee, Quatsch, der Grießkram Felly sollte durch diese lebensbejahende Person Udo Momento ersetzt werden. Es hat auch eine ganze Weile gut geklappt, aber es hat sich gezeigt, dass das Leben selbst aus der positivsten Person eine absoluten Piesepampel machen kann und in kürzester Zeit brechen kann. Und das ist recht schnell geschehen mit mir. Aber Momento ist jetzt nicht adaptiert vom Memento, vom Film oder so. Was zum Film? Ja, das Memento. Nee, Toni hat mir... diese Variante habe ich aber auch schon benutzt, wenn es darum ging, oder vielleicht, weil ich überlegt hatte, möglicherweise so Souvenirartikel von mir anfertigen zu lassen. Das wäre dann quasi Udo Memento oder Mementi, vermutlich. Nee, Toni hatte mir aber mal erzählt, sie hätte Gotthard's Buch geguckt und da hätte irgendjemand Udo Memento gesagt, was mich natürlich auch mal in tiefste Verzweiflung gestürzt hat, weil ich an meiner absoluten Kreativität und Witzigkeit gezweifelt habe. Und dann musste ich mir den Film letzte Woche nochmal angucken, um das möglicherweise zu verifizieren. Und es hat sich herausgestellt, Toni hat absolut Quatsch erzählt. In dem ganzen Film sagt niemand Udo Momento und mein Selbstvertrauen ist wiederhergestellt. Die Gag-Machine fährt wieder auf Volldampf. Super. Danke. Soll ich euch vielleicht mal die Anekdote erzählen, die letztens in Hebelers für James Bond gehalten wurde? James Bond? Ich saß an der Bar und im Fernsehen lief Goldfinger und da kamen zwei Typen, wollten ein neues Bier bestellen und da sagt der eine Typ zu dem anderen, ist das nicht James Bond? Und dann meinte ich so, ja, hab mich erkannt. Ja, die Verbindung ist ganz schlecht. Ja, du findest bloß nicht witzig. Okay, naja, dann höre ich auf. Das kann ich mir ja dann für den Podcast, den ich mit mir selber führe, Udo, ich muss echt noch sagen, dass ich enttäuscht bin, dass nicht mal der engste Kreis den letzten Podcast gehört hat, weil da viele Fragen schon längst beantwortet hätten sein können, die eben gerade nochmal aufkamen. Das ist ja schlimm. Aber Maria hat heute gesagt, die hört den, die hatten sich schon runtergeladen oder so. Nicht schlecht, ne? Ja, na gut. Ja. Viele Grüße an die Maria. Ach ja, stimmt, das könntest du jetzt so machen. So Grüße noch und dann noch ein Wunschlied. Ist sie gerade im Hasen? Maria war von Tischtennisspielen, habe ich erfahren, als erste Quelle. Wunschsong habe ich heute mal nicht. Ich habe, glaube ich, letztes Mal die Leute... Obwohl, vielleicht könnt ihr At the Mountains of Madness von Mountain Witch spielen. So ein ganz kleiner 7-Minuten Schmankerl. Ich schneide das rein, alles gut. Genau, ich schneide aber einfach eine Kopie des letzten Podcasts rein. Mit der Ankündigung. Okay. Na cool. Gut, das war's schon. Mehr Zeit will ich euren Hörern jetzt auch nicht. Länger will ich nicht euren Hörern jetzt mal hinzumuten. Ja. Zumindest für dieses Mal. Aber alle Hörer von der Raumstrecke sitzen gerade hier im Raum. Stimmt. Eigentlich bräuchten wir den gar nicht veröffentlichen, weil alle da sind, die den anhören wollen. Gut, naja, alles klar. Ich bin auf der Arbeit. Ich bin gespannt, wie das dann rüberkommt. So viele Gäste auf einmal hatte ich noch nie. Das ist echt der Hammer. Gut, dann viel Spaß noch. Ja, dir auch. Tschüss. Mach gut, doch. Okay. So, ja, da habt ihr auch die Geschichte vom Udo Momento gehört. Das ist ja interessant. Ich hab's immer noch nicht verstanden. Wer war das? So nicht logisch wirklich erklärt und aufgeschlüsselt. Also gut, wobei ich aber sagen muss, wenn wir da vielleicht mal kurz über Filmsache reden können. Stimmt, jetzt kommt Christins Filmecke. Das war schon eine der besten deutschen Filme, oder? Ja, DDR oder da? Also war kein Spaß. War nicht DDR, es hat in der DDR gespielt, aber es war nicht zu DDR-Zeiten. Nee, es hat nach so in Ja, sicher. Also bitte. Hui. Ich hab doch gar kein Geld für sowas. Für so ein Schund. Und Humor gab es auch nicht. Nee, das stimmt. Nee, wir spielen mal jetzt mach mal Musik. Ja. Ich mache meinen Neuheiten-Blog mit Broken Prayer. Kennt ihr das? Nee. Nee, das ist Hardcore mit Synthes. Okay. Ausschließlich? Wirst du sehen. Na, dann mach mal an. Mach's gleich an. Ab die Mats. Time went on, gray would be the Das war jetzt noch die Band Blow-ins. Blow-ins? The Blow-ins? Blow-ins. The Blowing Winds. Die wohnen angeblich in Irland, aber es sind angeblich Polen. Aber ich habe die... Das gibt's doch gar nicht. Wie geht das denn? Ja, das gibt's. Ich habe die polnischen Texte nicht verifiziert bekommen. Ja, aus diesem scheiß Film mit Daniel Brühl und irgendwas. Ich hasse Daniel Brühl. Weil, ja, weiße Oleander, so ein Kack. Du beziehst alles auf den Film? Da strandet der. Da strandet der als polnischer Musiker oder so, klassischer Musiker, an irgendeiner Küste von Irland oder Schottland und wird dann von zwei alten Mutteln so aufgefangen und die peppeln ihn wieder auf. Furchtbarer, langweiliger Film. Daniel Brühl kann doch immer nur deutsche spielen. Klare Empfehlung. Das ist auch nur deutsche spielen, in amerikanischen Film, weil der wird ganz groß so deutsch gerade, aussieht ja, und auch so deutsch redet. Der ist gerade in Hollywood erfolgreich. Ich war 28. Wie Till Schweiger mit seiner Rennkarriere mit dem komischen Sylvester Stallone. Ja, stimmt. Stimmt. Schweiger, ja, Gott. Guter Schauspieler. Jetzt haben wir einen Faden verloren. Es gab ja, es geht immer um Filme. Ja, es geht nee, um es geht nicht immer um Filme, aber ihr habt gesagt, Polen, die in Irland sind und dazu gibt es halt auch Filme. Ach so. Gibt es vielleicht auch einen Film, wo jemand mit dem Zug von Moskau nach Petersburg fährt? Na, mit Sicherheit. Ach stimmt, apropos vielleicht. Konzerte. Wer noch nichts vorhat, über das nächste Wochenende, kann gerne in Moskau Mindtrap angucken. Stimmt. Oder St. Petersburg. Ja. Oh, ja. Ist es übernächstes Wochenende? Das ist nächstes Wochenende. Achso. Kann man damit mit Ryanair fliegen? Geht das? Aeroflot. Aeroflot. Aeroflot von Dresden direkt nach Moskau. Stimmt. Aeroflot. Wo kommen die her? Aus Russland. Die russische Staatsairline. Also ich fliege mit Baltic Air über Riga. Bulgarien. Über Südamerika. 38 Stunden unterwegs. Von Hamburg aus. Hamburg, Riga, Moskau. Genau. So ein Flugangebot. Am 31. fliege ich hin, am 1. spielen wir. Am 2. in St. Petersburg und am 4. früh fliege ich wieder zurück. Und was macht ihr am 3.? Abhängen. Oder eine neue Platte aufnehmen. Drogendealen. Wie immer, mein Trip. Ach, ja, Martin. Habt ihr so viele Platten jetzt schon aufgenommen? Ich bin da nicht mehr so schon. 2,7er, oder? 2,7er und jetzt haben wir ja noch so ein Demo. Ach, das ist ganz gut, ja. Das könnte man dann übrigens mal davon ein Lied spielen. Das ja, habe ich hier auf dem Handy drauf. Können wir dann hier einblenden. Aber ihr wart doch auf fetter Tour in Asien, oder? Genau, wir waren dann letztes Jahr auch. Also finanziell, na, hat das überhaupt keinen Sinn gemacht. Wie nichts. Aber Wie ist das so? Gibt es da viele Leute, die zu den Konzerten kommen oder eher nicht so? Oder? Nee, es war ein bisschen ernüchternd. Also wir haben ja in Malaysia 5 Konzerte gespielt und da waren eigentlich meistens nur die Leute da, die auch selber in Bands gespielt haben, da an dem Abend. Es waren natürlich auch immer so 8 Bands oder 7 Bands, die da gespielt haben. Also es waren schon immer so 30 Leute vielleicht. Und dann noch so 10 Stück mehr, so die doch ein paar verlorene Seelen. Also es war ein bisschen ernüchternd so. Aber Spaß hat es trotzdem gemacht. Ihr seid halt noch nicht Vitamin X, oder? Nee. Noch nicht ganz. Jetzt vor einem Konzert haben wir gespielt in Indonesien vor 4000 Leuten. Was? Erzähl die Story mit den Zigaretten, das war witzig. Ja, ja. Also das war, wir sollten eigentlich ein anderes Konzert spielen als vorletztes Konzert, ist aber ausgefallen und dann sind wir da auf so eine Art Stadtfest aufgesprungen. Aber es war okay, weil es war so ein bisschen punkig, also die anderen Bands waren so NoFX-Style, Skatepunk. Also wir sind nicht zu sehr rausgefallen, musikalisch, aber das ganze Festival war von so einer Zigarettenfirma gesponsert. Und, die, und dann wollten die uns natürlich auch irgendwelche Ansagen machen lassen oder irgendwie filmen hier vor dem Logo und da sagen, ja, yeah, get together oder sowas. Und wir auch so, nö, machen wir nicht. Und die da Veranstalter schon völlig geschwitzt und so, oh, scheiße. Wenigstens irgendwie ein Foto oder so vom Logo, nö, machen wir nicht. Krass. Und am Ende haben wir auch so, sind wir auf die Bühne gegangen und Sepp hat so gesagt, yo guys, what do you think about the tobacco industry? Und alle so, what? Making people sick, exploiting the fucking workers. Smoking sucks! Und alle so übelst gejubelt. Hat scheinbar keiner was verstanden. Es hat keiner was gesagt von den Veranstaltern, niemand. Also irgendwie, es ging völlig. Gibt es da keinen Live-Mitschnitt? Das wäre ein super geiles Intro. Gibt's. Ja. Ja, gleich das erste ist das Beste. Back in line. So, jetzt spielen wir doch noch richtig was. Ja, Feuer. Du hast in Kiel, hast du auch noch eine Band? Ja. Aber das ist noch nicht spruchreif. Wir sind gerade daran, was rauszubringen, was vor meiner Zeit schon aufgenommen wurde. Okay. Die Band nennt sich Orb. Ich spiele Bass. Ah, gar nicht Schlagzeug. Nee. Machst du den Sprung wieder? Den Kick in your face? Ich habe bei Nomex immer so einen Minisprung gemacht. Beim Spielen. Ja, sicherlich. Wollte. Ja. Solche und andere spektakuläre Einsätze darf man bei mir immer erwarten. Habt ihr schon mal live gespielt? Nein. Ist das so eine Band, die noch nie live gespielt hat? Ja. Oder? Du hast ja unseren... Wir haben eine Aufnahme gemacht, ich bin dann dazugestoßen und wir schreiben aber jetzt eigentlich neue Lieder ab, anstatt mal uns drauf zu konzentrieren. Die alten live zu spielen. Mal live zu spielen. Du hast unseren Schlagzeuger, ich glaube, ganz schön beeindruckt mit dem... Mit der Info, dass er 5 Jahre bei Wieder mit X gespielt hat, der Wolfi. Hans war ganz schön hin und weg. Echt, ja? Ja. Geil. Ah, ja, echt, ja. Boah, die Helden. Naja, ich war ja auch überrascht. 5 Jahre hätte ich ja auch nicht gedacht. Ja. Ja, das war mit einigen Zugfahrten und Flugzeugtrips. Nee, Flugzeug nie. Nee, ihr habt da auch irgendwie war doch in Japan so, und sowas. Ja, klar. Ihr habt einen Wikipedia-Eintrag, ne? Hm. Ich bin mit drin. Ja. Bei Frau Engelbrecht. Ja. Ui. Ich habe das nämlich, ich habe ja gar nichts davon gekriegt. Über was? Vitamin X, keine Ahnung. Und hab's halt irgendwann mal angegeben bei Google, dann kam gleich ein Wikipedia. Okay. Hast du den selber gemacht, den Eintrag? Ja, kann ja jeder, kannst du ja machen. Ja, aber du musst ja irgendwie Relevanz haben, oder? Weil sonst kommen doch da irgendwelche Wikipedia-Wächter und löschen dich gleich wieder weg, oder? Müsste verlinkt sein. Ja. Musst du irgendwelche Sekundär- und Tertiärquellen angeben können. Mhm. Gibt es eine offizielle Biografie bei euch, die du als Quelle angeben könntest? Ja, das gilt dann eben nicht. Du kannst nicht eine Quelle angeben, die du auch selber geschrieben hast. Das ist nee, vielleicht jemand anders. Ja, genau. Wieder wenigstens The Rough Years. My 5 Years. Aber wie lange gibt es denn Vitamin X? Die gibt es auch schon ewig. Ja, 94 oder so. Krass. Ja. Wirklich? Ja, richtig lange. Oh. Das ist überhaupt nicht entwickelt. Die waren schon ewig alt, wo ich da eingestiegen bin. Ja, deswegen. Und jetzt sitze noch älter. Ja, du warst ja selber auch beeindruckt, dass du dort spielen durftest, oder? Also natürlich. Ja, wie, die gibt es noch? Ja. Ist das so, dass die in Südamerika auch sehr populär sind oder kommt mir das nur so vor? Ja, die sind überall ziemlich populär. Die waren ja nochmal auf Tour und jetzt insgesamt schon das dritte Mal oder vierte Mal sogar. Ja. Alle sagen krass, Vitamin X, wow. Also egal wo man ist. Naja, gut. Ich bin gespannt, die haben ja irgendwie nochmal neue Aufnahmen jetzt gemacht. Mhm. Ich bin mal gespannt, was das wird. Jetzt hören wir Bands, die nicht von Wikipedia gecovert sind, oder? Ja. Overdose, oder? Overdose aus Malmö. Gibt's auch, jetzt habt ihr auch auf Tour kennengelernt? Ja, oder? Die haben in Kopenhagen im Ungdomshuse mitgespielt. Und die gibt's erst ein halbes Jahr. Dafür sind die Aufnahmen ziemlich gut. Aber ich denke, wenn die sich noch ein bisschen entwickeln, dann sind die, ja, die ganz schön geil. Aber ist schon okay. Das Demo ist ganz, ganz nett. Okay. Und die haben die Malmö-Show ermöglicht. Das fand ich schon gut. Also. Das war jetzt noch von The Hammer. Ja, richtig. ja. D-Beat. Die haben jetzt Aufnahmen gemacht. Das klingt nach D-Beat. Neue Aufnahmen, die noch niemand gehört hat, außer Drugs. Woher kommt die Band? Göteborg. Göteborg. Göteborg. Göteborg. Ja, die haben uns gehostet in Göteborg. Und die haben auch die Show gemacht. Die waren sehr nett. Die hatten den nächsten Tag frei oder waren alle arbeitslos. Und dann haben wir uns den Tierpark angeguckt. Den Tierpark? Ja, Pinguine. Das ist aber nicht vegan. Ja. Elche und Pinguin haben wir gesehen. Mehr gab es dort nicht. Ja, das sind heimische Tiere dort. Pinguin, der schwedische Pinguin. Was haben wir denn noch für Musik? Danilo hat noch Lieder. Rebel Mob kenne ich sogar. Würdest du das spielen? Am Ende. Ach so, das ist das Outro. Okay. Conman. Aus Boston. Oh ja. Das könnte man meinen. Sind auch irgendwie Leute von, also Danny Mel, der spielt bei Waste Management. Boston Strangler. Aber es ist was komplett anderes. Geht mehr so in Power-Pop-Richtung. Ach, geil. Und Läuft mit 70er, N70er Punk. Yeah. jetzt haben wir gar nicht darüber geredet, dass Wolfi mir meine Frau vorenthalten hat. In Kiel. In Kiel, die das Tape nicht gekauft hat? Ja, die hat nichts gekauft. Okay. Ja, das war schon ein Ausstellungskriterium. Ein schönes Merch kaufen sonst. Gibt es von den Rest nichts. Nur das Gesamtpaket. Ja, willst du darüber noch irgendwas erzählen? Nee. Melde dich. Falls du das jetzt hörst, bitte melde dich. Isabel. Ich glaube, sie kann kein Deutsch, die hat Englisch geredet und Portugiesisch. Portugiesisch? Portugiesisch. Sah sie Portugiesisch aus? Wie sieht man denn Portugiesisch aus? Ja, dunkle Haare. Also jetzt blond mit Sommersprossen würde ich nicht unbedingt Portugiesisch einstufen. Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht mehr. Allein der Fakt, dass er gesagt hat, schwarze Haare, dass sie sich beschwert hat, dass er sie mir nicht vorgestellt hat. Das, sie also, hat sich beschwert. Gut genug. Nee, was? Sie hat gesagt, wieso hast du mir nicht deinen Freund vorgestellt? Das würde ich mal sagen. Das ist vielleicht... Ne? Mach doch eine Brieffreundschaft. Also das war sie vielleicht. Ja, vielleicht war sie das jetzt. Dann ist es jetzt... Mach doch Sprachtandem, Brieffreundschaft. Dann lernst du Portugiesisch und sie Sächsisch. Ja. Wagen den Sprung ins kalte Wasser. Ich meine, Portugiesisch und Sächsisch passt schon zusammen, weil beides so Failed States sind, wenn man so will. Stimmt, ja. Also. So die Randzone von echten Sprachen. vom Spanischen, der Rest und vom Deutschen. Ah, naja, ja, gut. Eines Tages. Man merkt, wir sind alt. Finde ich. Habt ihr Konzerte, die ihr demnächst besucht? Ach, geh nicht mehr auf Konzerte. Nein. Doch, gestern war ich im AZ Conny. Ach, siehst du? Zweifler und... Spricht man das so aus? June Pike. Ich denke es. Zweifler. Ich mochte Zweifler auf den Aufnahmen ja schon ganz gern, aber gestern, weiß ich nicht so, geflasht hat es mich nicht. Und June Pike mochte ich eigentlich auch immer, aber genau genommen machen die immer übst ein Neues und dann schlechte Akustikparts, dann wieder Neues und wieder so schlechte, rumpelige Akustikparts. Ich weiß nicht, die gibt es auch schon 100 Jahre, die könnten es eigentlich besser machen. Okay. Die sind trotzdem gut und nett. Ach so. Und der Sänger hat... Der Sänger, das klang jetzt so ein bisschen wie das schlimmste Konzert, was du seit langem hast. Nee, gar nicht. Mag die auch. Also, ich meine nur, es ist mir gestern aufgefallen. So, okay. So rumpelige Zwischentöne. So. Die spielt so wie ich Gitarre. Das muss ich erstmal hinkriegen. Also, so schlecht. Ja. Aber der Sänger hat mega geil Distro. Also ich weiß, dass ich mir da früher, vor 100 Jahren mal das OS 7-Inch gekauft habe. Fand ich schon geil. Für 3 Euro, wohlgemerkt. Also nicht zu Marktzeiten, das waren schon Eurozeiten. Zu Marktzeiten. Oh Gott. Ach, wir haben das letzte Lied haben wir gar nicht besprochen, oder? Letzte Lied? Dran gehört? Ja, wir haben gerade gefragt, wo wir auf Konzerte gehen, aber ich muss sagen, ich weiß es gerade nicht. Ich weiß jetzt nichts auf dem Schirm. Na, ich war Hysterese, haben vorgestern im Zorro gespielt. Das ist ja alles gestern und vorgestern. Ja, aber. Zukunft. Immer die Zukunft. Muss vorausschauen. Nee, weiß ich nicht. Du? Jetzt nicht genau geplant. Ich weiß, dass ein Protester auf Tour kommt. Ja. Aber ich habe kein Date im Kopf, wann die spielen. Stimmt, Protester. Der Bruce. Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Vielleicht. Cheap Trucks spielen jetzt demnächst. In Berlin gucke ich mir die an. Wir spielen mit denen in Leipzig. Du guckst dir die in Berlin an, weil das am Ende April ein Festival, das heißt Nothing Nice to Say. Ja, also geiles Line-Up. Mega. Mhm. Und da fahre ich. Donnerstag schon los irgendwie. Ja, habe ich mir Freitag freigenommen und fahre Donnerstagmittag schön nach Berlin, gucke mir abends Nightbirds an und dann noch drei Tage durch. Ja, und da passt die Musik auch zu. Jetzt zufälligerweise. Ach, super, ey. Ja, ja, super geil. Wir kommen jetzt Nightbirds und danach noch Una Bestia Incontrolable mit La Primera Foguera. Ja, ein Tag ist dort nämlich auch so übelst viele so eine spanischen Bands, die angeblich noch nie in Deutschland gespielt haben. I crawl through the city streets with all the twisted freaks. The roof is also so moralisch bei denen ist es. Der ist halt nicht so, liebst du, ich bin jetzt Akro, ich muss jetzt. Nee, ich merke schon, das sind ja echt krasse. Also der sondern der ist eher so, ich muss ja, ich bin Robin Hood irgendwie. Kann man das öffentlich senden? Nee. Nee. Dann haben wir lieber auf. Das darf der uns eine Stunde erzählen. Hast du so eine Geheimhaltungspflicht? Ja, klar. Von wem musst du die rechtfertigen? Von Bullen, wie alle Menschen, ne? Von Bullen? Wie? Ja, wo ist das? Also, wo ist das geschrieben? Welchen Arbeitsvertrag und im hier, oder welchen Gesetzen zum Datenschutz? Wo hast denn du unterschrieben, dass du nicht verraten darfst, wie die Creme geht? Könnte ich verraten. Das Gleiche. Jetzt kommt's. Es ist. Pistazien, es sind Pistazien. Gemahlene Mandeln. Säulengrünes Mensch. Was sind Menschen? Sind Menschen und vegan? Oder? Gute Frage. Ja, das ist immer. Menschen? Sind Menschen vegan? Menschen essen also vegan? Männchen oder Menschen? Gut. Na gut, beenden wir die Geschichte jetzt. Wird ausgeschrieben, nee, warte, nee, jetzt musst du noch was dazu erzählen. Also ich freue mich, dass es geklappt hat, dass Thomas da war. Nächstes Jahr wieder? Na, müssen wir öfters machen. Ja, na, theoretisch, aber praktisch. Gerne. Das nächste Mal in Leipzig. Ja, das haben wir auch schon mal gesagt. Hornstange muss auf nicht funktioniert. Nächstes Jahr in Jerusalem. Ja, letztes Jahr. Wir beenden den Nahostkonflikt. Der verquasselt sich so schön. Ja. Ich weiß nicht, ob das verquasselt ist. Drei Stunden Podcast mit Basti. Oder mit Marcel und Don. Oder mit Marcel und Basti. Marcel geht nicht ins Radio. Ja. Er sagt, Ossis raus aus dem Radio. Stimmt, das hatten wir schon mal. Vor langer, langer Zeit haben wir es auch gestreut. Das war wegen dem Sächsisch. Ja, weil das Sächsisch so scheiße klingt. Ja, da hat er vollkommen recht. Aber da müssen wir das irgendwie verstecken. Ich habe auch immer das Gefühl, dass wenn die im Fernsehen irgendwas über sächsische Themen haben, dass sie sich immer so einen Typen raussuchen, der noch am schlimmsten sächsisch redet. Nein, nicht nur am schlimmsten, sondern auch so ein bisschen dümmlich. Das sächsische klingt ja immer dümmlich. Ist schön dümmlich. Das liegt am Sächsischen. Ja, Schwedisch klingt auch scheiße. Ja, aber der Dialekt ist auch blöd. Aber das ist geiler als Sächsisch. Nee, überhaupt nicht geiler. Finde ich gar nicht. Und so ein Typ von... wo habe ich denn diese, weißt du noch, diese geile Sache mit diesem Bauer, wo die Kuh den latscht, dieser älteste Bauer von Hannover. Hallo, wenn du den reden hörst, dann denkst du auch, ach du Scheiße, der ist nicht ganz glatt. Aber trotzdem, das beste Beispiel letztens bei meinem Sport, musste ich quasi, weil der Fernseher vor mir Germany's Next Topmodel gezeigt hat, sehen, wie die dort auch eine aus Dresden mit dabei hatten. Die auch so richtig blöd dargestellt haben. Die haben dann so gesagt, die ist nämlich noch nie geflogen. Und mit Germany's Next Topmodel ist die erste Mal geflogen. Und dann hat die so diese Dünen gesehen und dann hat der andere gesagt, los komm, wir gehen jetzt mal ans Meer. Während die anderen irgendwie Fotoshoot hatten und dann sind die an das Meer. Und dann stand die so mit ihren Füßen in dem Wasser und hat so Pippi in die Augen gehabt und hat so blöd gesagt, das habe ich mir schon genauso vorgestellt. Die kommt nämlich aus dem Osten, aus Dresden und die ist noch nie geflogen mit 20. So als würde irgendwie der gesamte Osten im Nirgendwo leben und wüssten nicht mal, dass es ein Flugzeug gibt. Und ja, zum Glück haben wir seit letztem Jahr fließend Wasser. Ja. Wenn wir Glück haben, gibt es nächstes Jahr Internet. Also, sächsisch wird gesprochen, das am besten laut. Deswegen beendest du das. Heidelberg, speak with power. Speak with power. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mach's gut. Ciao.